1. Dezember. Dies ist ein LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Public Domain Scholar. Advent von Rainer Maria Rilke. Es treibt der Wind im Winterwalde, die flocken Hirte wie ein Hirt, und mancher Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird. Und laust hinaus den weißen Wegen, streckt sie die Zweigen hin bereit, und wird dem Wind und wächst entgegen, der einen Nacht der Herrlichkeit. Ende vom Advent.